wir im Vorfeld Ihre Eindrücke oder was hängen geblieben ist oder was Sie bewegt hat oder was sich durch das Wochenende vielleicht verändert hat, preiszugeben. Und wir sind ganz arg dankbar, dass ihr das dazu bereit seid, die dies tun werden. Und wenn ihr jetzt ganz so herzklopft, dann kann sein, dass ihr dann die Nächsten seid. Herr Stefan hat schon angesprochen, die wissen schon Bescheid, die können jetzt Herzklopfen genießen. Also, ich habe die Daniela gerade gebeten, dass sie uns noch einmal kurz erzählt. Sie hat am Sonntag schon ein paar Dinge erzählt von dem, was sie da so erlebt hat. Keine Sorge, ihr braucht jetzt nicht den systematischen Vortrag halten, sondern erzählt einfach mal, wie es euch ging, ganz unverblümt. Und dann bitte ich gleich noch danach die hört es dann, die hat eh schon Herzklopfen. Also, ich werde dann noch mal ein paar grundsätzliche Dinge heute Abend sagen über das Thema Heiliger Geist, weil es diese Erfahrungen sollen in den Zusammenhang dessen gebracht werden, was in der Bibel steht. Überhaupt der Trick für euer Leben, wenn ihr es gelingt, euer Leben irgendwie mit der Bibel in Übereinstimmung zu bringen, nach der Grund. Ja, also wir hatten da in Magnetzli ein sehr intensives Wochenende. Es ging um den Heiligen Geist und es ging um Vergebung. Und ich muss für mich sagen, bevor ich da hinkommen bin, ging es mir eigentlich schlecht. Ich habe zurzeit ein paar aktuelle Dinge, die mich sehr beschäftigen und wo ich nicht so recht weiß, wie geht es eigentlich weiter oder nicht wusste, wie geht es weiter. Und dann im Zuge dieser ganzen Geschichte habe ich auch noch ein ganz altes Paket ausgegraben, das ich schon lange weggetan habe. Das hat mit meiner ersten Ehe zu tun. Die ist vor 16 Jahren geschieden worden. Und ich habe eigentlich gedacht, das habe ich gut weggeräumt, das habe ich gut verpackt, das ist erledigt, die Sache. Und ich habe jetzt aber in letzter Zeit gemerkt, das ist eben überhaupt nicht erledigt, sondern es war einfach nur gut weggepackt. Vielleicht so wie ein Umzugskarton auf dem Dachboden, den man halt nicht mehr ausgepackt hat und ins Eck geschoben hat und dann kommen irgendwelche Sachen davor und man hat schon lange vergessen, dass es den überhaupt nur gibt. Und dann muss man vielleicht mal umräumen und auf einmal steht das Teil wieder da und dann schaut man rein und sieht was, was man eigentlich überhaupt nicht mehr sehen wollte. So ungefähr ist mir das gegangen und das hat mich dann ganz schön eingeholt. Und ja, mein Thema am Wochenende war eigentlich dann die Vergebung. Wie kann ich das, was, ja, wo ich meine, da ist jemand an mir schuldig geworden, wie kann ich das eigentlich vergeben? Und kann ich mir auch meine eigene Schuld vergeben, weil die ist ja auch da. Und vergibt Gott mir? Und ich konnte mir eigentlich nicht recht vorstellen, dass er mir wirklich vergibt. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe so irgendwie so das Gefühl in mir war, ja, Vergebung, alles super und Jesus ist am Kreuz gestorben für uns und hat unsere Sünden auf sich genommen und mir dachte, ja klar, okay. Aber irgendwie so im Herzen habe ich gedacht, das gilt nicht für mich. Für mich nicht. Und ja, jetzt so am Wochenende, ja, habe ich mich mit verschiedenen Leuten unterhalten und das Schöne war, dass ich auf meine Fragen, die ich so hatte, zum ersten Mal auch Antworten bekommen habe. Also ich habe mich mit Stefan unterhalten und auch mit dem Pfarrer von den Münchnern, die dabei waren und ich war einfach überrascht, dass auf meine Fragen, da kamen konkrete Antworten und das hat nie weitergebracht, muss ich sagen. Und ja, ich wollte das irgendwie loswerden. Ich wollte vergeben und ich wollte auch, dass mir vergeben wird. Und ich habe dann den Pfarrer von München gefragt, woran merke ich denn das überhaupt, dass Gott mir vergibt? Woher soll ich denn wissen, dass er mir überhaupt vergibt? Und weißt du, der vergibt mir überhaupt. Und er hat dann gesagt, also dass Jesus eben sogar diesen Mörder neben sich am Kreuz vergeben hat und warum soll er dann mir nicht vergeben? Das war das eine. Und das andere, was mich sehr zu denken gegeben hat, das war, er hat gesagt, du musst die Religion deiner Kindheit hinter dir lassen. Dieses, du sollst, du musst, du darfst nicht und so weiter. Das musst du jetzt hinter dir lassen. Weil Jesus nimmt dich so, wie du bist, mit allem, was du falsch gemacht hast, völlig egal, du bist sein Kind und er will dich. Dann habe ich mir gedacht, also, wenn der das sagt, dann glaube ich es jetzt. Ich habe es vorher sonst niemand geglaubt, aber wenn man gedacht, den glaube ich es jetzt. Okay. Und dann war am Samstagabend war noch das Angebot, es haben sich kleine Gruppen gebildet und haben eben angeboten, dass sie für einen beten. Und das habe ich dann auch in Anspruch genommen. Und also für mich war das auch dann so der Schlüssel, das alles loszulassen und tatsächlich auch selber zu vergeben. Und in dem Moment, wo das tatsächlich auch gelungen ist, habe ich es gespürt, mir ist auch vergeben. Und ich muss mir jetzt auch nichts mehr nachtragen. Also es sind eigentlich alle drei Punkte jetzt erledigt. Wird mir vergeben? Kann ich vergeben? Kann ich mir selber vergeben? Das war dann so, auf einen Schlag war diese ganze Last von mir genommen. Und obwohl sich jetzt an meiner äußeren Situation zunächst einmal noch gar nichts verändert gehabt hat, am Sonntagabend habe ich ja noch genauso nicht gewusst, wie geht es beruflich weiter und so weiter. Und trotzdem geht es mir seitdem einfach gut. Vielen, vielen Dank, Daniela. Es wird mich aber, obwohl ich einen Teil schon gehört habe, aber sie verehrt. Vielen, vielen Dank, dass du uns Anteil gibst daran. Also ich glaube, das ist ein Schatz, den sie uns schenkt. Und es ist gut, wenn wir den auch ganz im Herzen bewahren und ganz gut damit umgehen, weil das kostet viel Kraft, sowas herzustellen. Aber ich glaube, zu Gottes Lob lohnt sich. Hast du noch jemand angesprochen? Ja, haben wir da inzwischen schon. Nö? Immer. Ach so, okay. So, dann jetzt erstmal ein Lied singen. Ja. Das glaube ich, wäre gut. Andrea, was hast du denn für Lied, das da passt? Ich bin schon ein bisschen spontan, aber ich glaube, auch ihr seid es jetzt langsam gefühlt, gell? Kommt Jesus. So, Freunde. Schön, euch wieder zu sehen heute Abend. Manche waren am Wochenende dabei, manche waren nicht dabei. Und wir haben gesagt, weil einige nicht dabei waren, fassen wir heute noch einmal zusammen, worum es bei dem Thema Heiliger Geist geht, denn sonst sind wir auseinander. Und manche haben Erfahrungen jetzt gemacht am Wochenende, die haben mit diesem Thema zu tun. Und ich möchte euch noch einmal versuchen, eure Erfahrungen, euch eine Deutungsmöglichkeit zu geben im Licht von dem, was die Heilige Schrift sagt. So, also, Heiliger Geist, da gibt es ein großes Fest im Jahr, wo man dem gedenkt, wer weiß es? Das ist ja allgemein bekannt, gell? Okay. Pfingsten. Das ist, wenn man hinstößt. Dann. Aber es stößt nicht. Das ist die Aufnahme. Hallo? Sind wir da? Ja. Das ist ja auch mal. So. Jetzt. Ja, Pfingsten. Das Fest Pfingsten gilt als der Geburtstag der Kirche. Was, bitte schön, hat die Kirche, die ihr kennengelernt habt, mit Begeisterung zu tun? Das frage ich euch jetzt erstmal. Wenn ich mit Leuten rede, dann ist so ungefähr das Langweiligste, was es gibt. Die Kirche. Heute hat er angerufen bei mir, die soll ich trauen. die wohnt seit 4 Jahren in Babenhausen. Und sagt, komisch, ich kenne sie gar nicht. Ja, ich kenne sie auch wieder. Evangelisch. Es ist so langweilig, dass sie sich in 4 Jahren noch nie die Mühe gemacht hat, hierher zu schauen. So geht Kirche. Jemand hat mal gesagt, evangelischer Gottesdienst ist das Unerotischste, was es gibt. Nun, im Theologiestudium war der Heilige Geist eher ein Problem. Und wenn mein Bruder, ihn natürlich nicht, wenn mein Bruder mir das Schokolade wegfressen hat und der war weg, das hat man dann gesagt, das war der Heilige Geist. Ein Schüler, den eine Lehrerin gefragt hat, wie würdest du den Heiligen Geist beschreiben? Da sagte er, der Heilige Geist, das ist ein gasförmiges Wirbeltier. Nun, also, irgendetwas, was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Und jetzt kommen wir. Habt am Wochenende Erfahrungen gemacht und erlebt Heiligen Geist als etwas ganz Starkes, Heilsames und vor allen Dingen Reales. Dani, kann man doch sagen, oder? Das ist doch spannend. Man kann es überhaupt nicht fassen, man kann es nicht greifen, man kann es auch nicht begreifen und trotzdem ist es real. Genau. Man kann es vielleicht spüren. So, Freunde, früher dachte ich, Christentum, ich war schon immer begeistert vom Christentum, begeistert vielleicht nicht, aber überzeugt. Und ich dachte früher, Christentum ist was ganz Gutes. Ich dachte dabei an Albert Schweitzer, Mutter Teresa. Und ich dachte, das ist was ganz Gutes, aber es ist ungeheuer anstrengend. Das zeige ich euch jetzt. So habe ich mir Christentum vorgestellt. Hier drehen, bitte. Ja, gleich. Ich bin aber nicht ganz fertig. Okay. Ja? So. Seht ihr da? Der Knick, der stemmt sich mit aller Macht, ja? Das war für mich Christentum. Erkennen? Ja. Ja. Ich ziehe einen Karren mit eckigen Rädern. Könnt ihr sehen, da? Und hänge mich mit voller Kraft rein. Ja? Und nur die Härtesten haben das wirklich bis zu einer gewissen Virtuosität durchgehalten. Ja? Viele meiner Freunde haben diese Vision vom Christentum und haben gesagt, das brauche ich dann. So, Freunde, Christentum, wo dieser Heilige Geist nicht seinen Raum kriegt, ist etwas ungeheuer Anstrengendes. Nun, Freunde, wie ist es gedacht? Wenn der Heilige Geist seinen Raum bekommt, wird das Ganze nicht spannend. Aus den eckigen Dingen werden plötzlich Räder und auf dem Wagen ist plötzlich ein Segel. Ein schöner Spinnaker, seht ihr? Und der steht nicht mehr vorne dran, sondern der sitzt grinsend da drauf und lässt die Füße baumeln. Ja, und der hebt vielleicht sogar eine Hände in die Höhe. Also. Freunde, es ist ja ein wenig übertrieben, aber es ist nicht arg übertrieben. Und ich glaube, einige von euch, die finden sich in dem wieder. Und manche vielleicht, ich bin immer mal da und dann wieder da. Ja, einige von euch haben also Erfahrungen gemacht. Bevor ihr hier reingekommen seid, haben manche von euch bereits so Geisterfahrungen gemacht in der Esoterik. Ich frage jetzt nicht nach, aber ich weiß es. In Barberhause gibt es so einige Esoterik-Profis. Ich möchte euch sagen, jetzt worum es uns geht. Diese Kräfte, das ist kein Es, sondern ein Er. Besser gesagt sogar eine Sie. Ihr habt Kräfte und Mächte erlebt und vielleicht sogar versucht, die irgendwie einzusetzen. Ich möchte sagen, nein. Heiliger Geist ist keine Kraft, die du verfügen kannst, sondern es ist eine Kraft, es ist ein Er, eine Sie, Ruach in der Bibel. Ich spüre zwar Wirkungen, aber ich habe es in Wirklichkeit mit Gott selber zu tun. Der Heilige Geist ist deshalb nicht irgendeine Kraft, sondern er schenkt Kraft. Das ist ein Riesenunterschied. Was du empfängst vom Heiligen Geist, ist ein Geschenk. Und nun möchte ich euch ein paar Bilder zeigen, die uns das Neue Testament für dieses Phänomen gibt. Der Paulus sagt einmal, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, es ist eine Anzahlung. Liebe Freunde, wisst ihr noch, ha? In der Lehre, ha? Kui Kolechit. Zweiter Lehrtag, dann kommt zweimal der Meister daher und sagt, Kerle, der Lohn kriegst du heute, aber gib dir einfach schon mal eine Anzahlung. Und dann bist du heimgegangen. Kein 50er, sondern weiter in den 5er in der Tasche. Und du wusstest, ich werde jetzt endlich bald ein Geldverdiener. Ich habe eine Anzahlung gekriegt. Und der Heilige Geist, sagt der Paulus, ist eine Anzahlung auf die kommende Herrlichkeit. Das Angeld. Das wäre also Bild Nummer 1. Anzahlung. Das ist aber noch kein starkes Bild. Ich mache gleich weiter, jetzt kommen die besseren. Der Heilige Geist, als zum ersten Mal die Fülle von dem erkennbar wurde, was der Heilige Geist ist oder bringt, das war am Pfingsttag. An dem Tag waren die ganzen Jünger in Jerusalem wahrscheinlich irgendwo im Tempelbereich versammelt. Pfingsten war für die Juden und ist für die Juden ein großes Fest. Bis heute übrigens ein wichtiges Fest. Und an diesem Tag heißt es in der Heiligen Schrift, es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes. Nun, in der alten Zeit hatte man keinen Begriff für Luft. Für die Hebräer gibt es das nicht. Und man kann die nicht fühlen, man kann die nicht schmecken, man kann sie manchmal riechen, ja, wenn jemand Bärlauchgasse hat oder so. Aber es ist nicht eigentlich vorhanden und trotzdem ist da eine Energie dahinter, die große Schiffe treibt. Und das nun, Freunde, ist das erste Bild. Der Heilige Geist. Bringt Energie. Er bringt mein Leben endlich in Bewegung. Das, was ich selber nie machen könnte, so einen Kahn von A nach B zu schippern, das geht plötzlich wie von selber. Und das, liebe Freunde, ist Heiliger Geist. Euer Leben ist in manchem vielleicht eingefahren, in alten Bahnen, und du denkst, das schaffe ich nie. Ja? Versuch dir mal das Rauchen abzugewöhnen. Oder versuch mal spontan zu werden. Und noch viele andere Dinge. Ja? Plötzlich ist eine Kraft da, die möglich macht, was dir unmöglich war. Das ist also Bild Nummer 1. Und dann gibt es ein zweites Bild. Achtung. Aber das ist jetzt kein metaphorisches Regen, sondern das haben die wirklich so gehört. Ein Brausen Es war aber kein Wind, es war wie ein Wind. Es war wie ein Wind. Aber er hat keine Bäume umgestürzt. Und dann heißt es, es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer. Interessant, gell? Hier wieder das Wort wie. Damit sagen die, es war kein physikalisches Feuer. Da roch man keine verbrannten Haare, da hörte man keine Schmerzensschreie. Nein, es war wie von Feuer. Es war irgendeine Art von Leuchten, das über diese Menschen kam. Wir wissen es nicht genau, wie es ausgesehen hat. Aber interessant. Feuer wärmt. Feuer zerstört. Aber im Neuen Testament sehen wir, dass dieses Feuer nur von seiner positiven Seite her gesehen hat. Womit verbinden wir Feuer? Ja. Claudia Roth, ja, ihr Barbarose kennt es ja, ja. Wenn die sich in Rage redet. Ja. Da ist Leidenschaft dahinter. Ja. Oder Stoiber in guten alten Zeiten. Ja. Nicht gerade eine Transrapid-Rede, aber er hat nach feurige Reden gehalten. Ja. Glut, ja. Oder die Nazis. Was hatten die für ein Feuer in ihren Reden drin? Ja. Wir kennen es. Leidenschaft. Ich brenne darauf, zu erfahren, was der Nachbar gerade tut. Ja? Ja, wenn Tommy früher mit seiner Dora gefahren ist, da waren Fans da, die haben ihn angefeuert. Das war mal zu viel. Ja? Nun, ihr fragt euch natürlich, passt Glaube und Leidenschaft wirklich zusammen? Der Pfarrer hier aus der Gegend, da haben die Leute sich gut unterhalten in der Kirche, und da hat er gesagt, da war es halt so wie ein Bierzelt. Passt Leidenschaft und Ergriffensein wirklich zum Glauben? Ja? Achtung, der Glaube, den uns Jesus Christus beigebracht hat, das war keine Kopfüberzeugung, sondern ein Ergriffensein von dem, was mich zutiefst angeht. Das heißt immer wieder, die Leute waren außer sich. Die Nüchternheit ist im Glauben sehr wichtig. Aber es gibt in evangelischen und katholischen Kreisen eine Nüchternheit, Achtung, die ist eigentlich eher eine Ausrede für ein wirkliches letztes Engagement. Es ist oft eine Art von Nüchternheit, die mich traurig macht, wo ich dann manchmal mit Tränen in den Augen aus der Kirche rausgehe und denke, mein Gott, du glaubst es ja selber nicht. Achtung! Hier plötzlich, Wind ist eine Form von Energie, Feuer ist eine Form von Ergriffensein, aber nicht ein zerstörerisches Ergriffensein, sondern ein zutiefst positiv gepackt sein. Warum hat Gott an diesem Tag das Brausen eines Windes und die Flammen eines Feuers benutzt? Er hätte genauso gut Verbotsschilder regeln lassen können. Es erschienen ihnen Zeichen wie ein großes bis hierher und nicht weiter. Hätte er machen können. Er hätte Flugblätter schicken können, wie Gott in Wirklichkeit zu verstehen ist. Ja? Wie man sich das denken muss. Und da unten noch Verhaltensregeln, was man in der Kirche tun darf, was nicht. Er hat es nicht gemacht. Er hat etwas geschickt, was ganz stark ist. Die Wirkung war so enorm, dass Petrus, der bis vorgestern noch ein Knick der Seele war, er hat eine Predigt gehalten, die Menschen mitten ins Herz traf, sodass 3000 Menschen gefragt haben, Petrus, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Versteht ihr, Leute? Heiliger Geist, den haben wir gründlich misshandelt. Den haben wir gründlich missachtet. Drum ist es auch vielfach so traurig und tot zugegangen. Das dritte Symbol für den Heiligen Geist, ein wunderschönes. Das Symbol hat leider der... Doch, da ist das Stift. Und zwar... Das dritte Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube. Hier kunstvoll gezeichnet. Es heißt, an dem Tag, als Jesus Christus selber getauft wurde im Jordan, da war der Johannes da, hat ihn doch gepackt und unter Wasser gedrückt, ja, wieder rausgehoben. Und dann sagt Johannes später, der Täufer Johannes, also nicht Teufel, sondern Täufer Johannes, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie ein Taube. Also hier wieder wie eine Taube. Man blieb auf ihm. Warum hat Gott keinen deutschen Adler genannt? Die Deutschen hätten sich gefreut. Unser Nationalsymbol. Nein, eine Taube bedroht niemand. Sie ist das Friedenszeichen Gottes gewesen am Ende der Sintflut. Durch eine Taube hat Gott dem Noah sagen lassen, Noah, jetzt ist Gott. Jetzt ist schon Ehre. Du kannst bald landen. Jetzt lehre Gott weiter. Versteht ihr nun, das sind alles starke Symbole hier, aber es sind Symbole des Friedens. Und deshalb darf niemand Angst haben vor dem Heiligen Geist. Denn Gott hat Frieden gemacht. Für manche sind das, was da an Phänomenen gelaufen ist, bedrohlich. Das kann sein. Darüber müssen wir nachher auch sprechen. Aber ich möchte euch sagen, da ist nichts Bedrohliches drin. Die Theologen haben gesagt, ach, damals, das waren ekstatische Personen, die haben da angefangen zu lallen und hinzufallen. Viele Theologen haben keine Ahnung. Die reden wie... Nee, lass uns. ja, das ist nicht ekstatisch, sondern, pass auf, wo der Heilige Geist kommt, da sind die Menschen nicht neben sich, sondern sie kommen endlich zu sich. Endlich bin ich bei mir. Das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. Das kann dann sein, dass du in Tränen ausbrichst, ja, oder dass du das Lachen anfängst, oder dass du plötzlich endlich mal Gefühle hast, wo bisher eine unsichtbare Eisenplatte drin war. Ja? Und dann sind die Gefühle da. Menschen, die der Heilige Geist ergreift, kommen zu sich, denn der Heilige Geist ist der große Erneuerer. Ihr habt in der katholischen Kirche gelernt, es gibt die Dreifaltigkeit. Ja? Mein Vater hat mir das so beigebracht, stellt euch das so vor. Der Kittel, ja, wenn ich den jetzt so nehme, da mache ich drei Falten. Ne? Eins, zwei, drei, sehr, drei Falten. Der gleiche Stoff, aber drei Falten. So haben wir es beigebracht. Achtung! Ich habe was, das Bild. Auch wenn es ein bisschen, naja. Heiliger Geist, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Was bedeutet es, Freunde? Gott Vater, der Schöpfer, hat mich und dich gemacht. Vom Fingernagel bis zu den spärlicher werdenden Haaren. Vom Gefühl bis zu dem Blutkreislauf. Ja, die ganze Eingeweide, es ist alles von Gott gemacht. Ich bin ein Geschöpf Gottes, Gott Vater, Schöpfer. Gott Sohn ist gekommen mit einer einzigen Aufgabe, uns zu erlösen. Das heißt, Gott schafft mich, Gott kommt zu mir und erlöst mich. Und jetzt, Freunde, das Dritte, und ohne das Dritte ist das Ganze einfach nur Heil. Im Heiligen Geist kommt er in mich und erneuert mich. Ich werde neu. Neu. Dinge, die kaputt sind, werden wieder ganz. Gefühle, die durch eine Vergewaltigung ruiniert waren, werden plötzlich wieder, beginnen wieder grüne Sprossen zu treiben. Mein Gott, Freunde, das ist Heiliger Geist. Gott, der mich geschaffen hat, Gott, der mich erlöst hat, ist der gleiche, der mich von innen her ergreift und erneuert. Der Gott sah sich darum, dass ich irgendwelche ekstatischen Phänomene habe, damit ich halt mal cool drauf bin. Das kann ich mir mit Joint auch erreichen. Der Gott sucht was viel Tieferes. Das kommt aus dem Herzen Gottes. Das ist nicht eine Wirkung Gottes. Das, was ihr da andeutungsweise erlebt, ich sage andeutungsweise, ist Gott selber. Der wird in der Kirche mit Gott Vater zusammen angebetet. Vor dem verneigt man die Knie. Und der kommt zu dir. Er kommt nie als Zerstörer, denn es ist der Geist Jesu Christi. Wahnsinn! Was muss ich tun, um dieses Phänomen zu bekommen, diesen Heiligen Geist? Ich möchte ein paar wichtige Dinge nochmal nachschicken, damit ihr nicht im Unklaren bleibt. Wer Jesus Christus aufnimmt, der nimmt den Heiligen Geist. Wer Jesus Christus aufnimmt, nimmt den Vater auf. So steht es in der Heiligen Schrift. Die Theologen haben daraus einen schönen Satz gemacht. Opera Trinitatis ad extra sunt indivisa. Die Werke der Dreieinigkeit sind unteilbar. Wenn du einen hast, hast du sie alle. In dem Moment, wo ein Mensch Jesus Christus das Leben übergibt, ist der Heilige Geist volles Rohr da. Ganz klar. In dem Moment, wo ich Jesus mein Leben übergebe, und das, liebe Freunde, ist eigentlich mein Hauptzweck in diesem ganzen Alpha-Kurs, ja? Dass ihr diesen Schritt geht. Jesus Christus, mein Leben übergeben. Lebenshingabe. Da hast du alles. So. Nun, ja. Für Menschen, die diesen Schritt vollzogen haben, geht es nicht mehr um die Frage, habe ich jetzt den Heiligen Geist? Da geht es um die Frage, hat der Heilige Geist mich? Zu Deutsch, bin ich wirklich offen und sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes? Ich möchte euch ein Bild geben, schnell. Ich war mal als Schüleraustausch ein paar Wochen im französischen Schloss. Das waren die langweiligsten Wochen meines Lebens. Mit so französischen Adligen. Ich wusste gar nicht, dass es so sterbenslangweilig sein kann wie bei denen. Ihr lest, wenn wir in der Zeit haben. Ein anderes Thema. Jedenfalls, die hatten Angestellte. Und wenn der Schlossherr nicht da war, und dann haben die Angestellten dieses Haus da irgendwie einen Schuss gemacht. Und so leben viele. Die sind da reingegangen, aber nicht um dieses Haus mit Leben zu erfüllen, die Angestellten, sondern die haben geschaut, klappern die Fenster, sind die Türen zu, liegt kein Dreck rum. Aber bewohnt haben sie es nicht. Und ich sage, viele von uns, die haben in dem Haus ihres Lebens viele Bereiche noch gar nicht in Betrieb genommen. Ihr lebt immer noch wie Knechte, wie was weiß ich. Und wenn Jesus kommt, dann kommt er ganz. Und er möchte dieses ganze Haus. Aber er kommt nicht mit Gewalt. Sondern die Esther hat es nochmal so wunderbar gesagt. Er steht auch an den verschiedenen Türen deines Lebens. Die Lebensbereiche. Und er klopft an und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du mir aufmachst, gehe ich rein und halte Abendmahl mit dir. Und alles wird gut. Okay, Heiliger Geist, Wahnsinn, ha? Paulus sagt, lasst euch nicht mehr mit Wein volllaufen, sondern werdet voll Geistes. Was sind die Auswirkungen? Das sage ich noch kurz. Weil es einfach wichtig ist, dass man auch lehrt. Was sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes? Diese Kraft, dieser Friede, dieses Feuer. Die erste und wichtigste Wirkung ist der Glaube an Jesus Christus. Niemand kann wirklich an Jesus glauben, aus sich selber. Zu abstrus ist es, dass ein Mensch sowas glauben könnte, dass ein Gott seinen Sohn opfert. Aber dieser Glaube hat in manchem von euch Fuß gefasst. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes und bewirkt eine Art neue Geburt von innen her. Ich glaube endlich Gott. Wirkung Nummer 1, Glaube. Wirkung Nummer 2. Ich werde durch den Heiligen Geist Teil der Gemeinde. Der Paulus sagt, wir sind durch den Geist alle zu einem Leib getauft. Ihr evangelischen, ihr meint immer, man kann auch ohne Kirche glauben. Ihr glaubt alle möglichen Unsinn. In dem Moment, wo du glaubst, bist du Teil von etwas, was viel intensiver zusammengehört wie ein Verein. Es ist noch stärker wie eine Familie. Du bist ein Körperteil an einem geheimnisvollen Körper Gottes. Du bist ganz stark mit drin. Das hat Hand und Fuß. Und wenn du sagst, ach, ich bin zwar ein Finger, aber ich brauche den Rest vom Körper nicht mehr, frage ich dich, wenn ich jetzt angenommen beim Serge zufällig den Finger wegschneide, wie lange hat der dann noch? Der ist nichts ohne den Rest. Zweite Wirkung, also du bist Teil von was Großem. Und deshalb dürft ihr nach diesem Alpha-Kurs nicht einfach sagen, oh, das war jetzt eine coole Erfahrung, ey. Wow. Und jetzt können wir einfach wieder zurück. Nein. Dritte Sache. Der Heilige Geist. In der Bibel müsste man sagen, die Heilige Geist. Wow. Biblisch gesprochen. Wirkt Frucht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Gütigkeit, Glaube, Keuschheit, Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die du dir nicht kaufen kannst, bei mir lauf, und die du auch nicht aus dir heraus bewirken kannst. Wer jemals von Rachegefühlen ergriffen wurde, der weiß, du kommst nicht von dir aus zur Liebe. Da muss eine andere Kraft kommen, die dir das Vergeben, die mir dann möglich macht. Drittes, Geist wirkt Frucht. So, und jetzt kommt das vierte. Der Geist, der Heilige Geist, schenkt Charismen. Spezielle Talentfähigkeiten, durch die wir einander dienen können. Und da sind erstaunliche Dinge dabei. Im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel erläutert Paulus den Leuten, was es da alles gibt. Das sind erstaunliche Dinge. Da gibt es Menschen, die haben plötzlich Weisheit. Sie haben Erkenntnis. Sie haben enormen Glauben. Ich weiß nicht, wie das aus. Sie können heilen. Sie können Kranke heilen. Auf verschiedene Weise. Durch Gebet wahrscheinlich. Wir wissen es nicht genau. Sie können Wunder tun. Es gibt Menschen, die konnten weissagen, also prophetisch reden. Es gab Menschen, die konnten Geister unterscheiden. Also jetzt nicht bei Halloween so Fratzen. Sondern die hatten das Gespür, ob etwas wirklich gut oder wirklich schlecht ist. Es gab Menschen, die hatten diese Sprachenrede, wo sie in fremden Sprachen geredet haben. Andere konnten das übersetzen oder auslegen. Das sind besondere Wirkungen des Heiligen Geistes. Und die gibt es bis heute. Die sind hier in diesem Raum vorhanden. Und ich möchte euch ein paar Beispiele noch nennen, damit ihr merkt, das ist kein Unsinn. Als ich Kind war, 60er, 70er, 80er Jahre, da galt das alles als Aberglaube. 60er Jahre waren wir rationalistisch, brutal. Ich habe inzwischen so viele Erfahrungen gemacht, dass ich sage, Menschen, die an all das nicht glauben, die kommen mir vor wie Blinde, die behaupten, es gebe kein Sehvermögen. Ich möchte euch ein paar Beispiele kurz nennen. Es gibt diese Gabe der Erkenntnis. Die ist manchmal erstaunlich. Und ich habe die manchmal, oder eher selten, aber manchmal habe ich sie. Ich war 5 Jahre alt, bin mit dem Fahrrad mit meinem damals 7-jährigen Bruder einer Planierraube nachgefahren. Da waren noch 2 andere dabei und wir sind der Planierraube nachgefahren. Ein riesiger Caterpillar war es. Und dann ist der Caterpillar in Hergatz auf eine Wiese eingebogen. Und mein Bruder und der Dieter und nochmal der Dieter sind der Planierraube nach. Und ich war 5. Ich hatte so ein kleines 16er Rädle oder 20er Rädle. Und ich wusste in diesem Moment, was jetzt gleich passieren würde. Ich stand an den Straßenrand und habe geschrien, der fährt sofort zurück. Aber ich war zu klein. Und ich war zu leise und der Caterpillar zu laut. Und der besoffene Fahrer ist vorgefahren, ohne umzuschauen, ohne anzuhalten, hat den Rückwärtsgang rein, ist über meinen Bruder drüber gefahren. Mein Bruder hat überlebt. Das war Gabe der Erkenntnis. Ich wünschte, ich wäre damals schneller gewesen, wäre hingerannt und gesagt, ich gehe sofort weg, aber mein Gott, weiß es. Ja, Der Chefarzt hatte wohl die Gabe der Heilung. Der hat ihn in 6 Stunden zusammengeflickt und das war sein Meisterwerk. Gabe der Unterscheidung von Gut und Böse. Es gibt es manchmal, dass du Dinge für ganz gut hältst und plötzlich merkst du, die sind böse. Es gab ganz wenige in Deutschland, die den Hitler reden hören haben und die gespürt haben, der Mann ist böse. Die meisten hat er verführt. Die Gabe der Unterscheidung war nicht da. Ich hatte in Tansania einen Freund und auf einmal wusste ich, der ist böse. Und ein paar Wochen später kam es raus. Der war bitterböse. Es war plötzlich so ein Gedanke, Mensch, pass auf, der Mann ist schlecht. Kennt ihr vielleicht? Die Gabe der Heilungen. Es gibt Menschen, die haben Talente. Tommy hat schon darüber berichtet. Es gibt Menschen unter euch, wenn die für Kranke beten und ihnen die Hände auflegen, werden die gesund. Ihr habt da Talent. Es gibt die Gabe der Weisheit, dass du plötzlich weißt, wie man es machen muss. Es gibt diese Sprachengabe, die Glossolalie, dass du plötzlich in anderen Sprachen beten kannst. Wahnsinn. Der Heilige Geist gibt wunderbare Dinge. Und wir brauchen es auch für heute Morgen. Denn dieses Land und dieses Europa geht vor die Hunde. Es wird vor die Hunde gehen. Und ich glaube, nur diese kleine christliche Gemeinde hat das, was wir für morgen und übermorgen brauchen. Denn die in Brüssel, wir haben völlig andere Richtungen drauf, als Gott will. Sprachengabe, das ist der Schluss nun. Ich bitte nun einfach mal die Maria Molnar, trotz Herzklopfens, zu erzählen, was sie mit ihr, was sie erlebt hat. Und dann sage ich noch 2, 3 Gedanken dazu. Also, meine Erfahrung war sehr emotional und auch körperlich. Wir haben ja dann das Gebet gesprochen, um den Heiligen Geist gebeten. Und in dem Moment habe ich einfach gespürt, dass irgendwas kommt, irgendwas fließt, ganz, ganz kräftig und ganz scharf. So fast schwindelig geworden, also ganz, ganz heftig war das. Trotzdem habe ich dann bei der Segnung nochmal drum gebeten, nochmal um den Heiligen Geist gebeten. Und dann war wieder das Gleiche. Also eine ganz starke körperliche Erfahrung, wie so ein Strom fließen, Energie würde ich das jetzt so nennen. Und dann kam das ganz Seltsame. Ich habe dann plötzlich, Harald, du warst dabei, ja, du hast es gehört. Meine Lippen haben sich von allein bewegt, ja, und ich habe eine ganz andere Sprache gesprochen. Ich habe das nicht gewollt, ich stand da und habe das gesprochen einfach. Ne? Und dann hat der Heinz angefangen, auch mit dieser Sprache zu sprechen und hat gesagt, ja, ich glaube, du willst jetzt im Sprachengebet sprechen. Und ich, ja, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist. Ja. Und als es alles vorbei war, hatte ich ein ganz ein Gefühl von einem inneren Frieden, ganz, ganz stark. Und so eine Art universelle Liebe für alles. Also, und es war halt sehr, sehr emotionell. Und in der Nacht konnte ich gar nicht schlafen, keine Minute. Ich lag im Bett und ich weiß nicht, was das war. Es war also kein Fieber oder so. Es ging wie so ein Strom durch mich durch. Es war nichts Negatives, aber ich habe es halt einfach gespürt. Es war unglaublich. Und ich habe auch ganz lange gebetet. Und zwar im Sprachengebet. Das kam einfach so aus mir. Und ja. Das war's. Dass die sich sowas traut, alle Achtung. Ja, schön. Ein Mensch ist nicht außer sich oder neben sich, sondern ganz weiß, wenn der Heilige Geist einen ergreift. Manchmal tun Leute selber noch Pulver dazu und übertreiben das dann. Wenn jemand von euch sowas jetzt bekommen hat, so eine Gabe, dann sage ich, praktiziert's. Nur wenn jemand anfängt, es Tag und Nacht zu praktizieren, und immer dann, da bitte ich einfach vorsichtig zu sein. Ja, denn die Seele, mit der muss man vorsichtig umgehen. Ja? Und man kann auch das Gute übertreiben. Wenn du einem 17-Jährigen ein 1000er Motorrad gibst, ja, dann ist das 1000er Motorrad ein schönes Ding, aber nicht unbedingt in der Hand eines 17-Jährigen, der gleich Vollgas damit durch die Gegend rast. Also, haltet es in Ehren, gebraucht es, aber falls ihr da merkt, ihr kommt an der Grenze, bitte meldet euch bei mir. Ich habe Erfahrung mit vielen Dingen und ich möchte nicht, dass das Gute für irgendjemand zum Schaden wird. Ja? Wenn ihr merkt, ihr kriegt Angst oder es kommt irgendwas, bitte meldet euch. Wir haben Erfahrung damit und wir können euch auch Rat geben, damit das Gute auch gut bleibt. So, manche von euch waren da völlig vielleicht geschockt oder haben gesagt, ich kann damit gar nichts anfangen. Ist auch normal, ist immer so, dass manche am Anfang damit nicht viel anfangen können. Du denkst, du bist im falschen Film. Auch die Erfahrungen haben welche gemacht. Ich bitte euch einfach darüber zu reden. Manches von dem, was sie da gemacht haben, muss man nicht unbedingt so machen. Ja? 10 Minuten da in fremden Zungen, da was weiß ich, singen. Kann man sehen, wie man will. Aber lasst euch nicht abschrecken. Jetzt noch einen Gedanken zum Schluss zu diesem Sprachengebet. Was ist das eigentlich? Darüber ist viel gestritten worden. Vor 1904 haben die Evangelikalen in Deutschland gesagt, all das, was da gekommen ist, diese ganzen Aufbrüche, das ist vom Teufel. Und damit hat man das alles für schlecht erklärt. Mit dem Erfolg, dass es für 100 Jahre in Deutschland fast ein Tabu war. Die Theologen, die mich ausgebildet haben, die haben das alles für Aberglauben gehalten, für Psycho. Ja? Mit dem Erfolg, dass man dies mit spitzigen Fingern angefasst hat. Ekstatisch sei das und unsinnig. Aber ich sage euch eins, dieses Phänomen, damit kannst du anfangen und wieder aufhören. Maintenant je parle français. Ja? Je peux commencer, je peux aussi terminer. Jetzt habe ich Französisch gesprochen, ich kann anfangen und aufhören. Mit sowas kann man anfangen und auch wieder aufhören. Die Maria, die kann das sprechen und auch wieder sein lassen. Du musst es nicht unter Zwang tun, hoffentlich. Und so ist es. Du verstehst es zwar nicht, aber es ist real. Und es hat auch Wirkung. Es ist nicht nutzlos. Was ist der Sinn? Warum gibt Gott sowas ganz Komisches? Nun, die Sprache spricht ganz stark den Verstand an. Extrem ist es beim E-Mail, da kriegst du bloß noch ein Konzentrat von Sprache. Aber Sprache ist viel mehr. Auch die tieferen Schichten in einer Person möchten sprechen. Wenn du zu einem Todkranken kommst, der kann kein Wort mehr sagen und trotzdem gibt es eine Art inneres Gespräch, wenn ihr eine Beziehung habt. Ja? Musikliebhaber, ja? Der wird wissen, Musik ist eine Sprache für etwas, was Worte nicht sagen. Und so gibt es in uns tiefe Gefühle und Dinge, für die wir keine Worte haben. Warum soll das nicht mitreden? Und im Sprachengebet kriegt es einen Raum. Eine stumme Sprache oder eine unverständliche Sprache. Ein Theologe namens Boren, einer der ganz großen evangelischen Theologen, sagt, das ist eine Art Spracherweiterung. Was ist in Wirklichkeit? Meistens ist es eine Kindersprache. Aber es ist keine produzierte, zwanghafte Sprache, sondern es ist etwas, was ein Mensch erlebt, der sich ganz stark als Kind Gottes findet. In seiner Erfüllungsmoment. Es ist nicht schlecht, es ist nicht verwerflich. Man soll es mit Rücksicht und Vorsicht benutzen, aber in der Regel ist es für dich selber. Also jetzt nicht am Baumhausen in Feneberg reinstehen und ja, würde das nicht. Was passiert hier? Ich sage das zum Schluss noch. Wir haben das sprachwissenschaftlich analysiert. Es sind meistens Kindersprachen. Und sie haben Elektroden dran gehängt und haben festgestellt, wenn jemand diese Sprachgabe gebraucht, werden im Gehirn andere Bereiche aktiviert, wie, sagen wir mal, der Verstand. Es ist, ich habe es vergessen, welcher Bereich das ist. Es ist etwa das Gleiche, was passiert, wenn jemand meditiert. Es ist ganz einfach eine andere Art von Körpererfahrung. Es ist Ja, ein Geschenk. Es gibt viel dazu zu sagen, auch über die Probleme, die manchmal entstanden sind. An dem Thema haben sich viel Spaltungen ergeben. Darüber würde ich jetzt ungern reden, weil wir einfach mit Vorsicht umgehen und natürlich die guten Dinge nicht von vornherein schlecht machen wollen. Ja. Das wäre also nur ein Exemplar davon. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken, aber vergesst eines nicht. Der Gott, der kommt in diesem Zeichen, im Zeichen des Friedens zu euch. Und was er in euch bewirken will, ist Vergebung, Versöhnung, neue Kraft und Begeisterung. Ja, das hätte ich eigentlich den Tommy noch gern gehört, aber habe ich selber zu gehört. Der Tommy hat so ähnliche Erfahrungen gemacht, es sind auch andere dabei. Bitte redet jetzt in den Gruppen auch, bitte redet auch über eure Zweifel, über eure Skepsis. Ja? Ich habe auch allerhand Negatives erlebt mit diesen Dingen schon. Wenn Menschen gute Dinge in die Hand nehmen, machen sie manchmal Fehler damit. Redet über das, redet, seid ganz offen, auch wenn ihr skeptisch seid oder wenn ihr das als Druck empfunden habt, spielt keine Rolle, ihr müsst es nicht so empfinden, wie es ein anderer empfunden hat. Ja? Tauscht euch aus.